Auch Tiere verfügen über Kommunikation. Präriehunde kennen zum Beispiel verschiedene Warnlaute für fliegende oder laufende Raubtiere. Und nahezu jedes Tier hat eine Form von verbalem oder nonverbalem Austausch. Doch nur die Sprache des Menschen bekam als Upgrade die Syntax. Die Ausbildung der syntaktischen Sprache ermöglichte es ihm, zu antizipieren, Überlegungen anzustellen und verbal auf Erfahrenes zurückzugreifen. Sie erlaubt nicht nur, das auszudrücken, was ist, sondern auch über das zu sprechen, was vor langer Zeit mal war, als vielleicht etwas Schlimmes passierte oder man sich in einer bestimmten Situation falsch entschied. Dank der Vergangenheitsform unserer Sprache können wir von früheren Geschehnissen erzählen, uns gemeinsam an diese erinnern und die Lehren, die wir aus Erfahrungen gezogen haben, weitergeben. Mit Hilfe von Grammatik und Tempora können wir aber auch über die Zukunft spekulieren und darüber sprechen, was sein könnte. Unsere Syntax erlaubt Imagination und die Konstruktion möglicher oder behaupteter Wirklichkeiten. Und irgendwann sprachen die Menschen dann auch über Dinge, die gar nicht da waren, oder besser, die nur in ihnen selbst existierten. In seinem Essay »Der Held – Wie Helden die Welt verändern und warum wir sie heute mehr als je zuvor brauchen« deduziert der amerikanische Autor Lee Child, wie die Sprache zum Erzählen wahrer Begebenheiten genutzt wurde. Seiner Überlegung nach wurde das Sprechen anfangs effizient und zweckorientiert angewandt, um das Überleben zu koordinieren, Vorräte zu organisieren, Jagden zu planen. Damit es effektiv sein konnte, musste das Erzählte anfangs wahr sein. Im täglichen Überlebenskampf wäre eine Aussage wie »Achtung, da draußen ist ein Säbelzahntiger« wenig hilfreich gewesen, wenn sich dort in Wirklichkeit keiner befand und alle Stammesmitglieder in der Höhle in Sicherheit waren. Flunkern war nutzlos bis kontraproduktiv. Warum sollte man grundlos alle aufscheuchen und Angst verbreiten? Nicht umsonst kriegen wir heute noch ganz rote Ohren und sterben einen sozialen Tod, wenn wir vor einer Gruppe beim Lügen erwischt werden. Ein Erbe aus der Zeit, da eine falsche Aussage den ganzen Stamm gefährden konnte und deshalb heftig sanktioniert wurde.